Das bosnische Dorf Oschwe liegt abgelegen in den Bergen, umgeben von Wäldern. Unterwegs fragen wir bosnische Bauern nach dem Weg und nach den Bewohnern. Die Leute leben ihr Leben da oben. Sie tun niemandem etwas. Sie bestellen ihre Felder. Ohne sie gäbe es diese Straße nicht. Das sind unsere Leute, Bosnier. Sie sind wegen der Krise in die Berge gegangen. Und weil sie kein Geld haben, rasieren sie sich nicht und tragen Bärte. Nach 3 Kilometern bergauf kommen wir in die Siedlung Oschwe. 20 bis 30 meist unverputzte Häuser, dazwischen Gärten und Frauen in schwarzen Ganzkörperschleiern mit Kindern. Ein Junge mit beginnendem Bartwuchs, in Pluderhosen und T-Shirt mit der Aufschrift »Islam ist meine Wahl und deine«, bringt uns zum Haus von Iset Hacic, dem islamischen Führer des Dorfes. Ein Mann um die 50, blaue Augen, silberne Brille, grauer Bart, weiße Tacke, die Kopfbedeckung der muslimischen Männer. Meine islamische Einstellung verbietet mir eigentlich, dass ich mit fremden Frauen spreche. Aber das ist ein Ausnahmefall und der ist auch im Koran erlaubt. Denn es wurden so viele Lügen über unser Dorf verbreitet, dass ich unser Dorf und den Islam verteidigen will. Im Dorf weht eine Fahne mit arabischer Aufschrift auf dem Hausdach. Die Frauen tragen schwarze Schleier, die nur die Augen freilassen, und die Männer lange Bärte. Ist das Dorf eine IS-Hochburg, wie es in ausländischen Medien heißt? Ich ähnele physisch den IS-Terroristen aus Syrien. Ich muss mich vor westlichen Journalisten rechtfertigen und mir wird aus Syrien gedroht, weil ich den Radikalen nicht radikal genug bin. Aus dem Islam soll eine Religion des Terrors gemacht werden. Es gibt kein IS-Camp bei uns im Dorf, keinen islamischen Staat in Syrien. Das sind einfach Mörder und Psychopathen. Iset Hacic ist gelernter Schlosser aus der nahegelegenen Stadt Maglai. Er spielte Trompete und Gitarre in einer Rockband. In einer Lebenskrise nahm er den Koran zur Hand und fand seine innere Ruhe, erzählt er. Nach dem Bosnienkrieg Mitte der 1990er Jahre standen im Dorf Oschwe viele Häuser leer, meist von Serben, die nicht mehr zurück wollten. Hacic kaufte Häuser und Land zu einem Spottpreis, wie er sagt, und verkaufte sie an Muslime weiter. Rund 70 muslimische Männer, Frauen und Kinder leben derzeit im Dorf. Sie vereint eine sehr puristische Auffassung vom Islam. Ihre salafistische Gemeinschaft wird vom Geheimdienst und von der Polizei überwacht. Ich lebe seit 5 Jahren hier. Es gab nie Probleme. Die Polizei und der Geheimdienst können das bestätigen. Alle 2 Wochen patrouillieren Polizisten im Dorf und kommen vorbei, um mit mir Kaffee zu trinken. Seine Frau Mirka kommt vorbei und bringt uns bosnischen Kaffee und setzt sich zu uns. Im Gespräch schlägt sie den Schleier zur Seite, nur fotografiert werden will sie nicht. Während des Krieges lebte sie 3 Jahre als Flüchtling in Deutschland. Wir sind wir. Wir tragen Schleier. Na und? Warum werden wir dadurch hier Bürger zweiter Klasse? In Deutschland ist man liberaler. Da kann man anziehen, was man will. Mirka und Iset haben 2 erwachsene Töchter, die bei ihnen leben. Alma ist 20 Jahre, blauäugig wie ihr Vater. Sie trägt Turnschuhe und Schleier. Viele wissen nicht, dass bei uns die Frauen zu Hause genauso rumlaufen können wie andere auch. Und außer Analsex ist in der Ehe bei uns alles erlaubt. Ich mag es, wenn meine Frau sich nur für mich schön macht. Der Islam gibt der Frau die Möglichkeit, eine Madame zu sein. Sie bleibt zu Hause, der Mann geht arbeiten und bringt ihr alles, was sie braucht. Mirka lächelt. Sie hat Iset beim Tanzen kennengelernt. Beide bringen uns zum Abschied ans Tor. Mirka trägt wieder Schleier. Tschüss, mach's gut.